Die China-Koreaner wie So Jong-guk, Park Chan-kyu und Hyun Chun-ok, die sich im Heimatland aufhalten, meinten, dass es ein selbstverständliches Urteil sei, dass Landesverräterin Park Geun-hye von der Bevölkerung verflucht worden sei und einen erbärmlichen Untergang erlebt habe. Sie betonten, Park Geun-hye habe das Schicksal ihrer Eltern wiederholt, die wegen ihrer antinationalen Sünden einen elenden Tod gestorben seien. Die Geschichte zeige eindeutig, wie derjenige, der seine eigene Nation missachte und dem Volkswillen zuwiderhandle, zugrunde gehe. Park Geun-hye, die von ihrer eigenen Nation im Stich gelassen worden sei, würde nun ins Grab gehen.